Telekom Fernsprecher Flughafenstraße 58 Ecke Hermannstraße an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört eine weiße Plastiktüte, die mit Müll gefüllt ist, unter anderem der Kartonage eines ehemaligen Schultersbier Sixpacks sowie zwei Hinweisschilder, die hier dem Geschäft Telewelt 2 Internetcafé gehören. Einmal ein Schild mit der Aufschrift Getränke, Kaffee, Tee, Kakao, Cappuccino, günstig telefonieren. Und das andere Aufschrift, das andere Schild, von dem es sogar hier, wie ich gerade feststelle, zwei Exemplare gibt, trägt die Aufschrift Eis, kalte Getränke, Süßigkeiten. Ansonsten gehört zur Ausrüstung der unmittelbaren Umgebung ein grauhaariger Herr, der hier an einem Tisch auf einem weißen Plastikgartenstuhl sitzt und vor dem Telewelt 2 Internetcafé einen Kaffee trinkt und dazu selbst gedrehte Zigaretten raucht. Wobei neben dem Zuckerstreuer auch noch ein Flachmann mit vermutlich Korn auf dem Tisch liegt. Ansonsten hier außer einem Pappkarton, gelb mit Aufschrift in Rot B5 und einigen Passanten, die hier am Internet-Telecafé vorbeikommen, das übrigens Tag und Nacht geöffnet ist, wie hier zu sehen ist, und 50 Cent kostet eine Stunde Internet. Ja, wie gesagt, hier keine weiteren Vorkommnisse. Ahoi.